Deutsche, mit dem Tage der Machtübernahme begann die Wiederaufrichtung der deutschen Wehrmacht. Gleichlaufend mit der Aufrichtung des deutschen Heeres, der Schaffung der neuen Luftwaffe, erfolgt der Neubau einer unseren Bedürfnissen genügenden Kriegsmarine. So wurden den beiden ersten deutschen Schlachtschiffen der neuen Kriegsmarine die Namen zweier Soldaten gegeben, die es unternommen hatten, in der Zeit der tiefsten Erniedrigung Preußens die Grundgedanken eines Volksheeres zu verwirklichen und mit ihm die Wiederherstellung der äußeren Freiheit zu erkämpfen. Die Namen Scharnhorst und Kneisenau sind außerdem in der Geschichte der Marine selbst Zeugen eines ruhmvollen Heldenkampfes geworden. Unter all den Männern, die es beanspruchen können, ebenfalls Wegbereiter des neuen Reiches gewesen zu sein, ragt einer in gewaltiger Einsamkeit heraus, Bismarck. Das Leben dieses heroischen Mannes ist die Geschichte eines Zeitalters. Es lag dies nicht, wie spätere Einfallspinsel behaupteten, im Zuge der Zeit oder der Zeitereignisse, sondern es war dies das Ergebnis des Wirkens einer gottbegnadeten einmaligen Erscheinung. Auf Schritt und Tritt erheben sich die Null vor dem einzigen Genius der Zeit. Es ist ein Riesenkampf, den vielleicht nur derjenige ermessen kann, der selbst einer solchen Welt von Widerständen entgegenzutreten gezwungen war. Vor uns liegt nun der erste Riese eines neuen Geschwaders von 35.000 Tonnen Schlachtschiffen. Der Stapellauf, der sich in wenigen Minuten vollziehen wird, findet statt im neuen Großdeutschen Reich. Im sechsten Jahr nach der nationalsozialistischen Revolution erleben wir heute den Stapellauf des dritten und nunmehr größten Schlachtschiffes unserer neuen Flotte. Mögen sich die deutschen Soldaten und Offiziere, die die Ehre besitzen, dieses Schiff einzuführen, jederzeit seines Namens Trägers würdig erweisen. Möge der Geist des eisernen Kanzlers auf sie übergehen. Möge sie begleiten bei all ihren Handlungen auf den glückhaften Fahrten im Frieden. Möge aber, wenn es je notwendig sein sollte, ihnen mahnend voranleuchten in den Stunden schwerster Pflichterfüllung. Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff Bismarck. Generaladmiral Reeder tritt vor. Mein Führer, deutsche Männer und Frauen, tief bewegten Herzens danken wir dem Führer, der Großdeutschlands Wehr zur See durch dieses mächtige Schiff und seine Nachfolger weiterhin verstärkt. Wir danken dem Führer, der diesem bisher stärksten Schiff der Kriegsmarine des Dritten Reiches den stolzen, verpflichtenden Namen des großen Schmiedes des Zweiten Reiches bestimmt hat. Wir sind uns der hohen Verpflichtung dieses Namens bewusst und wir geloben heute Ihnen, mein Führer, dass die Besatzungen dieses Schiffes, dass die ganze Kriegsmarine dieser hohen Verpflichtung und Verantwortung stets sich bewusst sein wird, bis zum letzten Atemzuge. Unserem tiefgefühlten Danke, unserem festen Glauben an die deutsche Zukunft, unserem unerschütterlichen Vertrauen zu unserem Führer geben wir Ausdruck, indem wir rufen, unser Führer, der oberste Befehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Nach dem Sieg auf den Führer tritt nun die Taufpatin Frau von Löwenfeld vor. Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers taufe ich dich auf den Namen Bismarck. Der Taufakt ist vollzogen. Die Enkelin des Altreichskanzlers, des Fürsten von Bismarck, hat die Taufe vollzogen. Oben am Schiff fallen die großen Klappen herunter mit dem Namen Bismarck. Und nun setzen die Ingenieure mit ihrer Arbeit ein. Die letzten Stopper werden gelöst. Die letzten Befestigungen, die das Schiff noch halten, werden freigemacht.